Sie bogen ab, Dixon blickte aus dem Fenster und sah ein Schild mit der Aufschrift »Siesta Key, 2 Meilen«. »Wenn das stimmen würde, weshalb in Gottes Namen würden Sie dann so etwas tun?« sagte Mary. »Oh, die Bezahlung ist gut, die Unterbringung ebenfalls. Ich reise gern. Jedenfalls war das früher so, nach ein paar Jahren sehen alle Städte irgendwie gleich aus. Aber hauptsächlich...« Er beugte sich vor und nahm ihre Hand in seine beiden Hände. Er hätte gedacht, dass sie sich ihm entziehen würde, doch das tat sie nicht. Sie sah ihn fasziniert an. »Es geht darum, Leben zu retten. Heute Abend saßen mehr als 150 Leute in dem Flugzeug. Nur spricht man oft nicht einfach von Leuten, man spricht von Seelen, und das ist auch richtig so. Ich habe heute Abend 150 Seelen gerettet, und seit ich mit dem Job angefangen habe, habe ich Tausende gerettet.« Er schüttelte den Kopf. »Nein, Zehntausende.« »Aber Sie sind jedes Mal total verängstigt. Ich habe Sie ja heute beobachtet, Craig. Sie hatten Todesangst, nicht anders als ich. Im Gegensatz zu Mr. Freeman, der sich angeblich nur erbrochen hat, weil er reisekrank war.« »Mr. Freeman könnte den Job nie machen«, sagte Dixon. »Das kann man nur, wenn man jedes Mal, sobald man in eine Turbulenz gerät, glaubt, man würde sterben. Davon ist man überzeugt, obwohl man weiß, dass man derjenige ist, der das verhindert.« Der Fahrer meldete sich leise über die Sprechanlage. »Noch 5 Minuten, Mr. Dixon.« »Ich muss zugeben, das war ein faszinierendes Gespräch«, sagte Maryworth. »Aber darf ich fragen, wie Sie überhaupt zu diesem einzigartigen Beruf gekommen sind?« »Man hat mich rekrutiert«, sagte Dixon, »so wie ich jetzt Sie rekrutiere.« Sie lächelte, brach diesmal jedoch nicht in Lachen aus. »Na gut, dann spiele ich mal mit. Angenommen, Sie haben mich tatsächlich rekrutiert. Was bringt Ihnen das denn ein? Einen Bonus?« »Ja«, sagte Dixon, »man würde ihm 2 Jahre von seinem zukünftigen Dienst erlassen. Das war der Bonus. 2 Jahre näher am Ruhestand.« Er hatte die Wahrheit gesagt, als er von seinen altruistischen Motiven gesprochen hatte, davon, dass er Leben bzw. Seelen rettete, aber er hatte auch wahrheitsgemäß gesagt, dass das Reisen irgendwann ermüdend wurde. Das galt auch für das Retten von Seelen, wenn der Preis dafür endlose Momente des Entsetzens hoch über dem Erdboden waren. Sollte er ihr verraten, dass man nicht aussteigen konnte, wenn man einmal dabei war, dass es sich im Grunde um einen Pakt mit dem Teufel handelte? Das sollte er, würde es jedoch nicht tun. Sie bogen auf die kreisförmige Einfahrt eines Anwesens am Strand ein. 2 Damen, zweifellos Kumpels von Maryworth, warteten bereits. »Würden Sie mir wohl Ihre Telefonnummer verraten?« bat Dixon. »Wieso? Damit Sie mich anrufen können? Oder damit Sie die an Ihren Chef weitergeben können, an Ihren Koordinator?« »Letzteres«, sagte Dixon. Sie schwieg nachdenklich, die wartenden Kumpels tanzten schier vor Aufregung, dann öffnete Mary ihre Handtasche, nahm ein Kärtchen heraus und reichte es Dixon. »Das ist meine Handynummer. Außerdem kann man mich in der Stadtbibliothek von Boston erreichen.« Dixon lachte. »Ich wusste, dass Sie Bibliothekarin sind.« »Das tut jeder«, sagte sie. »Es ist ein bisschen langweilig, aber man kann dort seine Brötchen verdienen, wie man so schön sagt.« Sie öffnete die Tür. Als die Kumpels sie sahen, kreischten sie wie Groupies bei einem Rockkonzert. »Es gibt aufregendere Beschäftigungen«, sagte Dixon. Sie sah ihn ernst an. »Es gibt einen großen Unterschied zwischen vorübergehender Aufregung und Todesangst, Craig, wie wir wohl beide wissen.« Was das anging, konnte er ihr nicht widersprechen, weshalb er ausstieg und dem Fahrer beim Ausladen der Koffer half, während Maryworth 2 der Witwen umarmte, die sie beim Chatten im Internet kennengelernt hatte. Mary war wieder in Boston und hatte Craig Dixon beinahe vergessen, als eines Abends ihr Telefon läutete. Bei dem Anrufer handelte es sich um einen Mann mit einem ganz leichten Lispeln. Die beiden unterhielten sich eine ganze Weile. Am folgenden Tag saß Maryworth auf dem Jetway-Flug 694 nonstop von Boston nach Dallas. in der Touristenklasse, gleich hinter dem Steuerbordflügel, auf dem mittleren Sitz. Essen und Getränke lehnte sie ab. Die Turbulenz schlug über Oklahoma zu.